Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über einen meiner absoluten Lieblingsgames oder Lieblingsspielereihe, und zwar Grandia. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den Markus dazu geholt. Den kann ich einfach nur dazu holen, weil er Grandia genauso liebt wie ich. Hey Markus! Kann gerade nicht, muss meinen Topf suchen. Oh, guter Insider. Wie bist du zu Grandia gekommen? Wie kommt man zu so einem grandiosen JRPG? Man schaut sich den Deckel an und denkt sich, wow, sieht das ultra niedlich aus, ich muss es spielen. Man legt es ein und stellt fest, dieses Spiel ist viel zu kurz. Echt? Ist es zu kurz? Naja, wenn man es durchsuchtet wie ein Bekloppter, ja. Okay. Dann erscheint es einem zu kurz. Nach 40 Stunden. Ja, stimmt, ja. Ich bin zu Grandia gekommen, da bist du schuld. Ich kann da gar nichts dafür. Da bist tatsächlich du schuld. Das war Grandia, von ganz von allein. Ja, das war Grandia von ganz von allein. War ich nämlich damals beim guten Markus zu Besuch. Und der gute Markus hat mir dieses Spiel einfach eingelegt. Und gesagt, hey, ich habe das neulich erst wieder gefunden. Hier, das musst du jetzt spielen. Also, was ist das denn? Das ist Grandia. Okay, gut. Dann spielen wir das halt mal. Und habe festgestellt, das ist eins der besten JRPGs aller Zeiten. Eigentlich ist es nicht mal ein JRPG, das ist das Witzige dran. Und ich habe damals Grandia 2 auf PC gehabt. Das hat mir dein Vater damals gegeben. Ja. Und mit Grandia 2 habe ich damals Englisch gelernt. Indem also ich mir. Siehst, man kommt zu Grandia, indem man, boah, ist das niedlich, musste unbedingt spielen und dann fesselt dich das Spiel. Ja, so war es auch mit Teil 1 so und mit Teil 2 dann sowieso. Ja, Grandia, wenn hat jemand Grandia nicht kennen sollte, ist ein Spiel von Game Arts, das damals erstmals für den Sega Saturn produziert wurde und der erste Teil der gleichnamigen Reihe wurde damals von Game Arts erstmals für Sega Saturn produziert und veröffentlicht wurde das Spiel im Januar 1997. Es ist so alt. Es ist so alt. Aber es ist immer noch gut. Durch den Erfolg veröffentlichte man schließlich auch eine PlayStation 1 Version davon im Jahre 1999. In Europa wurde das Spiel im März 2001 über Ubisoft veröffentlicht. Außerdem arbeiteten auch der Produzent Yoichi Miyagi und der Designer Takeshi Miyagi und der Komponist Noriyuki Iwadare am Spiel. Grandia erlangte überwiegend sehr große positive Kritiken und wurde von japanischen Famitsu-Lesern als 73. bestes Spiel aller Zeiten als in der Umfrage 2006 gewählt. Und es ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Es ist absolut cool. Hat eine wunderschöne Grafik, finde ich. Die auch heute immer noch sehr, sehr gut aussieht. Und es hat auch ein cooles Kampfsystem. Es hat auch ein cooles Kampfsystem, ja. Die Geschichte in Teil 1 handelt von einem Jungen namens Justin, der halt bei seiner Mutter lebt und in einer Hafenstadt und dann Abenteuer lebt. Mehr will man nicht dazu sagen. Weil die Spiele sollte man selber erleben. Ganz ehrlich. Die sind großartig und sollte man wirklich selber erleben. Ich meine, man kann noch dazu sagen, er nimmt ganz klischeehaft halt noch seine Kindheitsfreunde mit auf Abenteuer. Ja, natürlich. Seine Schwester, glaube ich, auch. Also ich dachte, das ist nur seine Spielgefährtin. Oder Spielgefährtin, ja. Ja, genau, seine Spielgefährtin Sue. Richtig. Ich dachte, das sei seine Schwester gewesen. Die begeben sich zu nahegelegenen Ruinen. Dort finden sie Überreste von einem komischen Dings und ein Hologramm von einem Mädchen. Und dann wollen sie das Mädchen finden und erleben Abenteuer. Tada! Und so läuft halt das Ding ab. Die Spielewelt von Grandia ist aufgeteilt in drei riesengroße Kontinente, beziehungsweise fünf Gebiete. Sobald ein Gebiet beendet wurde, ist es nicht möglich, dieses wieder zu besuchen. Das heißt, wenn man da Sachen nicht mehr gefunden hat und nicht angeschaut hat, tja. Pech gehabt. Dann konnte man sich halt umschauen. Und Sachen finden, also man konnte Sachen finden, man konnte Gegner finden. Wie war das Kampfsystem nochmal? Ich glaube, war das so eine Art Runden? War das so, wer schneller dran kam? Aus Runden und Echtzeit. Wer schneller dran kam, hat, glaube ich, als erstes angefangen. Genau, links ist so der Balken hochgezaust von den Gegnern, von den Gegnern und dir selbst, die Icons. Und wer zuerst oben an einem Schwellwert war, ist dran gekommen. Und wenn du einen Gegner getroffen hast, oder eher dich getroffen hast, bist du immer nach unten geschubbert worden. Stimmt, so war das, ja. So konntest du Gegner gezielt immer wieder vom Angreifen abhalten, durch Dauerfeuer. Ja, je schneller du warst... geiles Runden-Echtzeit-Action-Strategie-Kampfsystem. Ja, wie gesagt, je schneller du warst, desto schneller konntest du tatsächlich angreifen. Fand ich saugeil, fand ich richtig gut. Der Soundtrack, oh Gott, war der Soundtrack gut. Der Soundtrack in diesem Spiel war absolut fantastisch. Holy fuck. Der Soundtrack war großartig. Es gab englische Sprecher, sehr gute englische Sprecher, meines Erachtens. Und es gab, großartig, was damals nicht üblich war, wovon ich auch nicht damit gerechnet habe, aber es gab eine deutsche Übersetzung. Ja. Das heißt, es gab tatsächlich deutsche Texte. Im Jahre 1997 beziehungsweise 2001. Wo das auch nicht so der Fall war, dass da viele Spiele zu uns kamen und nicht übersetzt wurden, sondern einfach auf Englisch blieb. Fand ich persönlich ziemlich cool. Es gibt mehrere Versionen von diesem Spiel. Es gab eine ursprüngliche PlayStation 1-Fassung, das ist klar. Wenn man die noch hat, behaltet sie. Aus Nostalgiewert auf jeden Fall. Es gibt eine PSN-Fassung, die habe ich mir damals geholt gehabt, und es gibt ein HD Remaster für die Switch, was ich auch besitze. Und du, glaube ich, auch, oder? Ja. Hey, hallo, das Spiel ist so gut, das holt man sich. Jetzt kann man es portable auf der Switch spielen. Oh ja, voll gut. Oder man kann es auch auf dem PC spielen, wenn man unbedingt noch PC spielt heutzutage. Er spielt heutzutage noch PC. Die Umgebung war ganz cool, fand ich. Weil das waren so dreidimensionale Karten, die du drehen konntest. Sind so 2D animierte Bitrate. Du musstest sie drehen, um die Kisten zu finden. Ja. Konntest du in alle Richtungen drehen. Du bist dann so durch die Gegend gelaufen. Es hat schon ein bisschen geruckelt. Aber es lag halt daran, dass du halt wirklich die Kamera im Dauerdrehen warst, um Zeug zu finden. Es gab auch die üblichen Waffen halt wieder, wie Schwerter und Schild und halt Zauber. Und so weiter. Und es war halt schon ziemlich geil. Da man die Spiele immer noch gut kriegen kann, Leute, holt sie euch. Holt euch die HD-Ausgabe, spielt es, ja, genießt es, ja, und schwärmt die nächsten 30 Jahre davon. Richtig, ja, genau. Ach ja, es war schon ziemlich gut. Es erhielt, wie gesagt, schon von Anfang an unglaublich gute Kritiken. Es ist einfach ein absoluter PlayStation 1-Klassiker. Es ist großartig, unerreicht, und ich finde es absolut geil. Dann gab es im Jahre 2000, besser gesagt für uns dann, im Jahre 2002, Grandia 2. Für die PlayStation 2, richtig. Grandia 2, es kam nämlich erst für den Dreamcast raus. Im 21. Februar 2001 bei uns und dann am 28. März 2002 auf der PlayStation 2, auf der besseren Konsole, ja, weil wer zur Hölle hatte schon Dreamcast daheim. Und Grandia 2 ist immer noch der beste Englischlehrer, den ich je hatte. Bei mir auch, ja. Das ist das Witzige. Die Handlung dreht sich diesmal um einen Charakter namens Ryudo, einem Geohound, einer Art Söldner, und einen sprechenden Vogel Sky. Zusammen nehmen sie einen Auftrag der Kirche an eine gewisse Elena, eine Priesterin, zu beschützen auf Bodyguard zum Weg zu einem Tower. Und ja, als sie beim Tower ankommen, dreht sich die Handlung Ryudo und Sky und müssen in die ganze Welt reisen, um sie zu retten. War sehr, sehr geil gemacht, sehr, sehr gut geschrieben. Wie gesagt, ich habe mit dem Spiel Englisch gelernt, indem ich mich hingesetzt habe und habe Wörter nachgeschlagen, die ich nicht kannte, und habe mir so die Story selber zusammengereimt. Und das einfach nur, weil man wissen will, wirklich wissen will, wie die Story richtig geht. Ja. Und auch die sollte man nicht im Detail erzählen, weil sie ist zu großartig. Ich wusste nicht, dass Elena im Englischen von Jennifer Hale gesprochen wurde. Echt? Jennifer Hale ist das die. Die hat Commander Shepard gesprochen, die weibliche in Mass Effect. Auf Englisch. Nice. Aber weißt du noch, ob die Welt da auch so riesig war? Soweit ich mich dran erinnern kann, schon. Also ich glaube schon, dass die Welt. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe den zweiten leider nie durchgespielt. Ich habe ihn durchgespielt. Ich habe ihn tatsächlich durchgespielt damals. Den ersten nicht, aber den zweiten schon. Soweit ich weiß, war die Welt schon ziemlich riesig. Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie lange wir spielen, aber es ist schon ewig, aber ich weiß nur, ich saß eine ganz schöne lange Zeit dran. Das weiß ich noch. Ich fand das Spiel sehr, sehr gut. Auch vom Kampfsystem funktioniert es genauso ähnlich wie beim Vorgänger. Es gibt wieder diesen aktiven Zeitbalken und der Protagonist kann halt wieder Kämpfe, kann halt wieder angreifen und der schneller ist, gewinnt halt dann wieder und kann die anderen wieder zurückschlagen. Da gab es diese Mana-Eier. Kennst du das noch, die Mana-Eggs? Oh, ja. Da konntest du Zauber lernen. Charakterunabhängig von so über sogenannte Mana-Eggs konntest du Zauber lernen. Ich fand das ein bisschen umstritten mit diesen Mana-Eiern. Es geht. Ich fand's weird. Ja. Ganz ehrlich. Ich hab's aber auch durchgespielt, ohne irgendwie irgendeine Lösung zu gucken oder so. Ich habe einfach drauf losgeplayt. Und das war richtig geil. Ursprünglich wurde Grandia 2 für den Sega Dreamcast entwickelt, wurde jedoch 2002 für die PlayStation 2 und den PC portiert. Für seine Zeit bot es überragende Grafik und Musik. Oh ja, oh Gott, der Soundtrack auch wieder. Fantastisch. Auch die Angriffsmusik. Alle. Die Kampfmusik. Kampfmusik, so geil. Die PlayStation 2 Version verfügte exklusiv über 20 Minuten der Zwischensequenzen. Die Sega Dreamcast Version war das 64 meistverkaufteste Spiel 2000 in Japan mit 198.354 verkauften Einheiten. Im Rahmen der Games Arts Archive Festival veröffentlichte man am 19. November 2014 das Computerspiel auf der PlayStation 3 unter der Kategorie PS2 Classics, jedoch nur in Japan. Das heißt, man konnte es zwar noch kaufen im PSN Store, aber leider nur in Japan. Am 24. August 2015 veröffentlichte man das Spiel über Steam weltweit in eine überarbeitete HD-Fassung mit der Bezeichnung 15 Years Anniversary Edition. Neu hierbei ist, dass sich die Version an der Dreamcast-Version orientiert und neben der besseren Grafik die Auswahl zwischen englischer und japanischer Synchronisation zur Verfügung gestellt wird. Außerdem ein neuer Schwierigkeitsgrad wurde auch hinzugefügt. Schließlich wurde auch ermöglicht, alte Speicherstände von der Dreamcast übertragen zu können. Warum noch eine Dreamcast? Ja, noch eine Dreamcast. Kein Mensch hatte eine Dreamcast. Dreamcast ist die PlayStation 5. Ein Gerücht, das in der Gaming-Szene herrscht. Einen Tag nach der Veröffentlichung gab es bereits schon den ersten Patch mit dem Titel 1.2. Hierbei gab es eine Reihe von Verbesserungen. So wurden viele Sequenzen in das 4K-Format angepasst. Die Option, verschiedene Töne von der Lautstärke einzustellen und viele weitere Kleinigkeiten wurden freigegeben und verbessert. Im August 2018 wurde bekannt gegeben, dass der Titel als HD Remastered gemeinsam mit Grandia 1 im Winter 2019 für Nintendo Switch weltweit veröffentlicht werden soll. Anspielbar war der Titel erstmals auf der PAX 2018 in Seattle. Der ursprüngliche Veröffentlichungszeitraum wurde nicht eingehalten, aber im Juni 2019 verkündete Gung Ho nähere Informationen, dass das Spiel zusätzlich deutsche und französische Texte beinhalten wird, die in der Originalversion nicht vorhanden waren. Das heißt, wenn man sich die Switch-Version holt, da habe ich nämlich damals, als ich es mir gekauft habe, habe ich die Switch-Version gestartet und war richtig überrascht, weil es ist auf Deutsch. Holy shit, es wurde übersetzt. Okay. Das heißt, Teil 2 ist nicht mehr gebunden an nur englische Texte, sondern du kannst es endlich auf Deutsch spielen. Fand ich sehr, sehr geil. Das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht? Oh. Nö. Ich hab's ja noch nie gespielt, das zweite in der HD. Stimmt, ja. Aber ich hab's nicht gespielt. Man kann es tatsächlich auf Deutsch durchrocken, das finde ich sehr, sehr geil. Das heißt, wenn man Bock hat, Leute, wenn ihr Bock habt, holt euch einfach die Collection, ganz einfach. Es ist so. Holt euch die Collection, da ist Teil 1 und Teil 2 drin für die Switch. Großartige Spiele. Finde ich richtig geil. Dann gab es ein Spiel, was es bei uns nie gegeben hat. Und zwar für die PlayStation 2 und dann auch für die PlayStation 2 im 14. also am 4. August 2005 erschienen in Japan und am 14. Februar in USA und Kanada erschienen für die PlayStation 2 Grandia 3. Hat es uns nie gegeben. Er wurde nie in Europa veröffentlicht. Nie. Deswegen wusste ich auch gar nichts davon. Du hast auch nicht gewusst, dass es ein Teil 3... Ich wusste das auch nicht, bis ich irgendwo mal gelesen habe, hey, was ist eigentlich mit Grandia 3? Ich dachte so, hä? Grandia 3? Was? Gibt es Grandia 3? Und dann habe ich festgestellt, ja, es gibt Grandia 3. Und man kann ihn sich kaufen, wenn man eine PlayStation 3 hat und einen PSN-Account in Amerika. Dann kann man sich das Spiel holen und kann es sich angucken. Aber ansonsten hat man leider keine Chance dazu, weil es ist nie erschienen. Die PlayStation 2-Variante kannst du auf einer deutschen PlayStation nicht spielen, wegen Region-Code-Shit, was ich bis heute hasse. Es sei denn, du hast eine umgebaute. Wir sind noch so global unterwegs. Ja. Und ansonsten hast du auch keine Möglichkeit mehr, das Game zu spielen, außer halt, naja, vielleicht noch über einen Emulator, aber das war's dann auch. Ich habe vom Gameplay oder von der Story oder von den Charakteren habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur, es geht um einen Protagonisten namens Yuki und seinen Gefährten. Also der Spieler spielt den Protagonisten Yuki und seine Gefährten in einer 3D-Welt. Und zusammen müssen sie sich durch Hindernisse kämpfen. Das Kampfsystem hat denselben Stil wie die vorherigen Grandia-Teile. Während des Spiels stoßen verschiedene Charaktere und Kreaturen, die sich Guardians zu Deutsch Wächter nennen, zu seiner Reise und versuchen ihm zu helfen. Im Gegensatz zu den vorherigen Grandia-Spielen reist man anstatt über eine Weltkarte mit einem Flugschiff von Ort zu Ort. Kämpfe können auf dem Spielfeld ausgetragen werden, indem man einen Feind begegnet. Ihr Ziel ist, auf dem Spielfeld umherwandert, also wie immer. Wie schon erwähnt, verwendet dieses Spiel das gleiche Kampfsystem wie in den vorherigen Teilen. Während eines Kampfes repräsentieren Bilder alle Charaktere und Feinde auf dem Kampffeld. Sobald das Bild in den Wahlmodus erreicht, pausiert das Spiel und der Spieler hat die Option anzugreifen, also wie immer. Wie gesagt, wir haben beide nichts davon gewusst. Es ist sehr schade, dass man den Teil auch nur noch entweder über einen Emulator spielen kann oder über die PlayStation. Auch schade, dass sie es in die HD Collection nicht gepackt haben. Es war auch nicht so gut, habe ich gehört. Es soll auch nicht so gut gewesen sein. Ja, aber sie hätten es halt dazu packen können, dann hätten wir es in Europa mal spielen können. Ja, und dann hätten wir festgestellt, die Europäer haben dann festgestellt, hey, ist ja voll gut. Oder wir hätten wenigstens mitsagen können, hey, ihr hattet recht, es ist schlecht, aber die Musik ist gut. Vermutlich, ja. Wie gesagt, ich hätte es gern gespielt, aber leider haben wir leider nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Was soll man machen? Sehr, sehr schade. Vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann raus, wer weiß. Wenn nicht, einfach mal nach einem Emulator googeln. Oder auf Grandia 4 warten. Das wird nie kommen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie nochmal ein Game machen. Dafür ist schon zu lange her. Was hat ein Games Art zuletzt gemacht? Das letzte Spiel, was Games Art veröffentlicht hatte, war ein Spiel exklusiv auf in 2016 in Japan. Yay. Okay. Und davor die Grandia 2 Anniversary Edition 2015. Das war's. Ja. Mehr haben sie nicht gemacht. Und wir träumen einfach. Wir träumen einfach. Und davor 2016 Grandia 3 nochmal für PSN rausgebracht. Aber nur in Japan und Nordamerika. Das heißt, wenn ihr es nochmal spielen wollt, holt euch das. Ansonsten, das war's. Wusstest du, dass es noch mehrere Teile gibt? Noch Ableger gibt von Grandia? Ja, Ableger gab's doch etliche. Ich meine, Grandia Extreme, ist das nicht einer? Ja, es gibt Grandia Digital Museum von 1998. Parallel Trippers, Extreme und Grandia Online. Online? Ja. Okay, das ist mir neu. Grandia Online ist ein Massively Multiplayer Online Roleplay Game für Microsoft Windows, das von Game Arts produziert wurde und 2009 von Gung Ho Online Entertainment vermarktet wurde. Das Spiel ist derzeit der letzte Ableger der Grandia-Reihe, kam 2009, wie gesagt. Wurde 2004 angekündigt, wurde öfters verschoben, kam da raus. Die Handlung ist ein Prequel zum originalen Spiel Grandia. Und spielt zu der Epoche, spielt in der Age of Genesis, also zu Deutsch Epoche der Geburt, die von den Abenteuern und Entdeckungen geprägt, ist. Auch diese Spielewelt ist damit im Genre des Fantasy anzuordnen. Alle Spieler starten ihre Reise mit der Flucht der Versteinerung eines Dorfes, die aus dunkler Kraft immer wieder versteinert wird und dadurch unbewohnbar macht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch online ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die wenigsten davon, bis gar keins. Ich kenne auch sehr wenig. Ich kenne halt nur die Titel, die man mal gehört hat mit. Aber gespielt habe ich keins von den Ablegern. Ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie noch irgendwie veröffentlicht wurden oder so. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch... Ist es noch online? Lass uns nachschauen. Live-Googling. Wurde 2012 außer Betrieb genommen. Ah, okay, gut. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nichts davon gehört. Ich habe auch nie was davon gesehen irgendwie, aber es ist anscheinend, gab es das mal. War nicht erfolgreich, wenn es so schnell wieder offline geht. Anscheinend nicht, nee. Grandia Extreme davon hatte ich gehört, aber ich habe auch irgendwie nie mich nie damit beschäftigt. Ich wusste auch nicht, ich glaube, das ist auch nie bei uns. Nee, das ist auch nie bei uns erschienen. Nee. Deswegen kannte ich es auch nicht. Sehr, sehr schade. Was wurde von Enix veröffentlicht? Das war, bevor Square Enix. Square Enix war. Wow. Es wird einen Grund haben, warum es nicht zu uns kam. Keine Ahnung, aber es kam am 17. Dezember 2014 im PSN Store in Japan raus. Das ist ein wichtiges Datum. ja, anscheinend. Ist das, es ist sehr ähnlich dem Vorgänger der Reihe, da es sich ja mal traditionell das Rollenspiel handelt. Es gibt zufällige Kämpfe, die in verschiedenen Dungeons ausgetragen werden. Kämpfe finden in einem dreidimensionalen Kampffeld statt. Außerdem ist das Kampfsystem so Grandia 2 identisch, okay? Also die sind sich der Reihe treu geblieben. Im Gegensatz zu RPGs, die sich stark auf Geschichte konzentrieren, fokussiert sich Grandia Extreme mehr auf das Trainieren der Fähigkeiten, das Sammeln von neuer Ausrüstung und Erlernen neuer Fähigkeiten. Deswegen kam es anscheinend nicht zu uns raus. Ja. Das heißt, es ist eigentlich Grandia Grinding. Grandia Grinding. Finde ich gut. So wirkt es irgendwie. Wie gesagt, habe ich nie gespielt. Absolut nicht. Das Parallel Trippers kam für den Game Boy Color raus. Auch nur in Japan natürlich, wie immer. Spiel wurde aus der Ego-Perspektive ausgetragen. Ja, habe ich auch nie davon gehört, ehrlich gesagt. Ich habe auch nie da was darüber gesehen. Du? Du hast auch nichts darüber gesehen, oder? Nee, gar nichts. Ist, glaube ich, ein Remake gewesen von Teil 1 oder eine Version gewesen von Teil 1. Dass du Teil 1 nochmal spielen konntest. Gibt eine übersetzte Fassung davon. Kann man sich auf YouTube mal angucken. Ja. Wieso nicht? das Grandia Digital Museum 1998. Das sagt mir auch nichts. Ich weiß auch nicht, was es sich darum handeln könnte. Das ist aber auch ein Rollenspiel. Das ist ein Spin-off zu Grandia. Die Geschichte handelt von der... nach den Ereignissen von Grandia. Beim ersten Teil. Hierbei werden die Hauptcharaktere Justin, Fina und Sue in den Vordergrund gestellt, indem sie in ein großes Museum, welches von der Hohenpriesterin Liste kreiert wurde, transportiert werden. Das Museum hat sie kreiert, um den Erfolg des Abenteuers vom ersten Spiel zu ehren. Als die meisten Ausstellungsstücke jedoch verloren gehen, wendet Liste ihre Magie, um die drei in vier verschiedenen Dungeons zu transportieren. Dies hat den Zweck, die verlorenen Ausstellungsstücke ihre Reise zu finden. Ja. Klingt nicht sonderlich spannend. Klingt nicht sonderlich spannend tatsächlich, nee. Aber es klingt ist halt auch wieder so ja, Archäologie the Game. Ja, es klingt so nach Minigames. Es sieht doch aus wie Minigames. Den man sich ja trotzdem umsehen kann, aber es sieht ja tatsächlich aus wie so ein Haufen Minigames. Und hey, lass den ersten Teil nochmal Revue passieren. So sieht's, also ich habe jetzt nichts gehört von den Ablegern, was ich vermisse, sagen wir es so. Nee. Wie gesagt, ich würde tatsächlich sagen, bleibt bei den ersten beiden Teilen. Die kann man wunderbar spielen. Die gibt es auch in dieser, wie schon sehr oft erwähnten HD-Collection. Holt die euch, spielt die Games und habt Spaß damit, weil die sind großartig. Wärst du dafür, wenn es nochmal einen Teil geben würde? Wenn er im Stile von 1 und 2 wäre, ja. Mit derselben Grafik oder noch eine andere Grafik? Mich würde dieselbe Grafik auch nicht stören, bin ich ganz ehrlich. Das stimmt allerdings, würde mich jetzt auch nicht stören, wenn es nochmal rauskommt hätte. Das Wichtigste ist der Soundtrack. Und die Geschichte. Der Soundtrack. Das Soundtrack. Ich hätte echt nichts dagegen, wenn nochmal was kommt hätte von Grandia. Also selbst im Vergleich zu Grandia 1, wenn du eine miese Geschichte machst, ist es teilweise besser als das, was man heute als Geschichte platziert bekommt. Nicht immer, aber ja, doch, ja, doch. Meistens, doch. Meistens. Meistens schon, ja, ja. Dennoch, ich hätte nichts dagegen, wenn nochmal was rauskommt hätte in Richtung Grandia. Von mir ist auch nochmal selber in derselben Grafik, kein Stress. Absolut nicht, weil der ist so ein, ist zwar alt, aber hat immer noch so einen guten Stil. Und mit schönen cool. Easter Eggs für die ersten Teile gespielt haben. Genau. Wäre cool, wenn nochmal sowas kommt hätte. Vielleicht, ja. Wer weiß, heutzutage wird ja alles nochmal tausendfach neu aufgelegt. Wir werden sehen. Ja, wir haben ja jetzt erst die HD-Collection bekommen. Ja, wer weiß. Vielleicht kriegt man erstmal Teil 3. Wer weiß. Das würde auch schon reichen. Ich will mitreden können, ob der so schlecht ist. Boah, ich hätte so lachen, wenn es irgendwann hieß, in so einer, keine Ahnung, in so einer, wie heißt das Ding? Nintendo Direct. Direct. Ja. Was war noch heißt, ja, hier, Grandia 3, viel Spaß, tschüss. Und dann sagen alle eure okay. Boah, das ist voll cooles Spiel. Shadow Drop, nice. Ja, so wie sie es mit anderen Games gemacht haben, wie Legend of Lugia oder sowas. Ist ja einfach plötzlich angekündigt worden und da war's. Wer weiß. Mal gucken. Wir werden sehen, ob es irgendeine Nachfrage dafür gibt. Laut uns beiden sehr gern Teil 3 und nochmal ein neuer Teil bitte in der alten Grafik. Wäre geil. Richtig. Damit danke ich dir, Markus, dass du hier warst. Immer wieder gerne. Und ich verabschiede mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber gebt uns Grandia 3. Hallo? Macht's gut.